kleine Literaturkunde. Wenn es sich reimt, ist's ein Gedicht. Ist's ein Roman, dann reimt sich's selten. Ist es ein Sportbuch, dann geht's um Rekorde. Ist es ein Krimi, dann geht es um Verbrechen. Ein Kochbuch hilft in der Küche. Und hören Sie mal, bringt nur noch Unsinn.